Aber das liegt, liegt natürlich wesentlich daran, dass, dass es eine verschüttete oder verdrängte Vergangenheit gibt. Und es gibt keine Gegenwart ohne, ohne die Analyse der Vergangenheit. Wenn man mit etwas nicht fertig ist, was vergangen ist, existiert man nicht. Dann existiert man nur dumpf. Kein Bewusstsein von Gegenwart ohne Kenntnis der Vergangenheit. Und man ist dann nicht frei für die Zukunft. Das ist das Problem, dass wir Vergangenheit verdrängen. Ja. Das ist ja nicht nur die von Faschismus kommende Vergangenheit, sondern nein, auch die danach. Die stalinistische Vergangenheit. Ja, aber Faschismus ist es mehr. Ich finde nicht das Wort, wer weitet worden als Stalinismus. So. Ja, naja, im Sinne auch nicht wirklich. Ne? Man hat sehr zweckvoll ja, irgendwann beschlossen anzunehmen, dass die, die Nazis in der Bundesrepublik sind und hier sind keine mehr. Und hier ist der Faschismus überwunden und bewältigt. Einfach wegen der Änderung der Strukturen. Das heißt aber nicht, dass er für die Bevölkerung vorbei ist, also in Haltung und Verhaltensweisen. Und weil man das nur pauschal verarbeitet hat und nie wirklich analysiert, ist das so ganz nahtlos übergegangen in die stalinistische Vergangenheit. Also ganz dumm, dieses Beispiel. Die Leute standen noch so und dann haben sie einen Tritt gekriegt und dann standen sie so. Dazwischen war nichts. Also sie haben alles, was aus dieser Haltung kommt, mitgenommen in diese Haltung. Und der Stalinismus war die, die Verwertung des Nationalsozialismus. Oder die Verwertung der Haltung, die geprägt worden sind durch, durch den Nationalsozialismus. Stalin konnte benutzen, was Hitler gemacht hat. Das ist das Problem. Und diese verdrängte und zugeschüttete Vergangenheit, die verhindert Gegenwart. Das ist ein bisschen wie diese Ich war mal eine Blechdose. Das ist so ein recycelter Faschismus. Das wird, ein, wird noch ein ganz gut brauchbarer Stalinismus. Das ist so ein Problem, dass man nur die besten Stalinisten waren natürlich die, die Nazis. Ne? Die waren am schnellsten. Ja. Dann jetzt abgesehen von den Kommunisten, das ist eine andere Frage, die aufgrund ihrer Biografie, Zucht aus Konzentrationslager, Immigration, das ist eine andere Sache. Aber was die Mehrheit der Bevölkerung angeht, die schnellsten Stalinisten waren die Nazis. Ich kenne die, die Biografie von Wyszynski zum Beispiel, der große Ankläger. Der war der Mann in der Kerensky-Regierung, der die Steckbriefe, die Verhaftungsbefehle für Lenin, Bukharin und so weiter unterschrieben hat. Und Stalin gab ihm die Chance, seinen Beruf wieder aufzunehmen und seine Arbeit fortzusetzen. Lebenswerk. Noch wieder zu dieser Gegenwartslosigkeit. Die braucht man dann eine, wie eine Gegenschirm von Zynismus durch diese Gegenwartslosigkeit zu gehen. Ich meine Zynismus auch als eine mögliche Art von Theater. Ja. Ich glaube, die Hauptarbeit jetzt ist wirklich die, die mal ganz, die Befreiung der Toten. Die Befreiung der Toten vom Schweigen über sie. Also die, die Aufarbeitung, die Analyse der Vergangenheit. Das ist die Hauptarbeit für Kunst und Theater. Und das ist der einzige, die einzige Möglichkeit, Gegenwart herzustellen im Theater. Über die Ausgrabung der Vergangenheit. Daraus entsteht Gegenwart. Ja. es hat keinen Sinn, jetzt auf dem Theater, oder ich kann es nicht, auf dem Theater darzustellen, die Massenflucht über Ungarn, die Bundesrepublik. Das ist eine Folge von Sachen, die nie benannt worden sind. Man muss diese Sachen benennen und nicht diese Massenflucht darstellen. Das ist uninteressant, weil niemand versteht etwas, wenn man das darstellt. Man versteht das nur, wenn man darstellt, was dazu geführt hat. Also wirklich, Vergangenheit ist das Wichtigste, um Gegenwart zu haben. Und über Reimform zu sprechen, ich wollte das nicht erwähnen, aber ich habe ein bisschen gelesen über diese Dreigroschenoper und ja. Das wahrscheinlich in 20er Jahre bevor die Entstehung dieser Produktion, die hatten schon sogar Kritiker vom Theater geredet über die Notwendigkeit der Situation für eine Musical, eine große staatliche Musical. Ja. Und dann wahrscheinlich dieses Stück hat getroffen diese Gegenwart. Und er hat benutzt Musik, Kabaretttechnik und ja, sicher viele tiefere Begriffe, das Brecht entwickelt hat. Gibt es etwas so klar hier für Form? Ich meine, jetzt rein in diese Ebene von rein. Das kann es gar nicht geben, weil es gibt diese Situation nicht mehr. Und die Dreigroschenoper ist natürlich ein zynisches Stück. Ja. Und wir müssen nur kurz hier unterbrechen, ja? Für den Bodycount. Es gibt jeden Abend den Bodycount, wie viele wieder wechseln. Das müssen wir sehen. Und dann machen wir weiter. Das ist die größte Liebe heute sehen. Das Problem der DDR-Flüchtlinge in den bundesdeutschen Botschaften. Weil das zum Beispiel Gegenwart reinbringen müsste, also in das Interview. In der polnischen Hauptstadt folgten nur wenige der annähernd 600 Ausreisewilligen dem Angebot des DDR-Bevollmächtigten Vogels. Er hat ihnen bei einer Rückkehr die Ausreise innerhalb von 6 Monaten zugesagt. Außerdem dürften sie ihre Angehörigen sowie ihr Hab und Gut geben. In der Botschaft in Prag wird die Lage noch kritischer. Hier dringen sich jetzt weit mehr als 2000 Menschen. Noch einmal kam heute Besuch aus dem Bonner Auswärtigen Amt zur Bundesdeutschen Botschaft in Prag. Irland Arndt Schöpfer in Begleitung von Michael Janssen, dem Leiter der Zentralabteilung des Auswärtigen Amtes. Auch der Präsident des Deutschen Roten Kreuzes, Roto Prinz, Susan Wittgenstein, wollte sich über die Situation in der Botschaft informieren. Wie wollen Sie den Flüchtlingen in der Botschaft helfen? Wir haben uns über die Situation in der Botschaft informiert. Die Situation ist ernst, weil der Platz sehr beengt ist. Und wir versuchen natürlich alles mit dem Deutschen Roten Kreuz gemeinsam, um die Unterbringung so menschenwürdig wie möglich zu machen. Haben Sie schon konkrete Pläne? Es geht hier heute um eine Bestandsaufnahme und es geht darum, welches Material noch notwendig ist, um eine angemessene Unterbringung sicherzustellen. Über 2000 Menschen hausen mittlerweile in den Zelten auf dem Botschaftsgelände und im Botschaftsgebäude. Geschlafen wird in Schichten, weil die Betten nicht mehr ausreichen. Schlafsäcke und Betten sind knapp. Und mittlerweile ist es nass geworden in Prag und kalt. Aus dem Botschaftsgarten ist ein Schlammfeld geworden. Auch heute Nacht sind mehrere hundert Flüchtlinge über den Zaun hinzugekommen. Meist Familien mit Kindern. Entgegen den Erwartungen waren nur einige der Fußballfans dabei, die gestern zum UEFA-Cup-Spiel Hansa Rostock-Banik-Ostrava in die Tschechoslowakei gekommen sind. Die Vertreter des Deutschen Roten Kreuzes wollen jetzt Gespräche mit dem Tschechoslowakischen Roten Kreuz führen. Dabei soll es allerdings vor allem darum gehen, die Bedingungen für die Flüchtlinge in der bundesdeutschen Botschaft zu verbessern. Nicht um die Ausreise der DDR-Flüchtlinge aus der CSSR in die Bundesrepublik. Solche Lösung ohne Zustimmung der DDR lehnt die Regierung in Prag auch weiter ab. In Warschau hat der Ostberliner Anwalt Vogel am Nachmittag seine Mission beendet. Die Staatssekretäre Priesnitz und Suchow, die an den Streichen mit den Ausreisenden teilgenommen hatten, kehrten nach Bonn zurück. Eine besonders zufriedene Miene zeigte DDR-Rechtsanwalt Vogel nicht, als er heute Mittag die Warschauer Botschaft der Bundesrepublik Deutschland über 2 Stunden hatte heute das zweite Gespräch. Gregor Gysi, der Trainer mit dabei. Außerdem inzwischen 600 Menschen ließen sich nur wenige überlegen, in die DDR zurückzukehren und von dort legal auszureisen. gleichen. Aber eine endgültige Lösung des Flüchtlingsproblems ist auch in Warschau nicht in Sicht. Allein heute Vormittag meldeten sich in der Botschaft 26 weitere Flüchtlinge an. Viele von ihnen hat die Ablehnung ihres legalen Ausreiseantrags oder der Einzug ihres gültigen Reisevisums über die grüne Grenze nach Polen geführt. Die ohnehin auch ohne das Flüchtlingsproblem räumlich viel zu beendete Botschaft bleibt weiter geschlossen. Am späten Nachmittag war es dann soweit. Rucksäcke und Koffer waren gepackt. In kleinen Gruppen standen die rückgewilligen DDR-Flüchtlinge im Garten der Botschaft und warteten auf den Bus. Zwei bis drei Familien mit kleinen Kindern, denen die Zeit des Wartens in diesem Provisorium zu lang geworden ist, und junge Leute, die ihre Partner und Familien in der DDR vermissen. Die Zusage, mit den Angehörigen legal in den nächsten Monaten ausreisen zu dürfen, in Zukunft auch die Transitstrecke benutzen zu können und dann auf einmal die DDR zu besuchen, das alles hat den Entschluss zur Rückkehr bewirkt. Eine Rückkehr, aber von wenigen. Im Grenzgebiet der DDR zu Polen sind in den letzten Tagen 90 Menschen festgenommen worden. Nach Informationen der deutschen Presseagentur haben sie versucht, ohne die notwendigen Papiere nach Polen zu kommen. Ihr Ziel war offenbar die Bonner Botschaft in Warschau. Wie es weiter heißt, haben DDR-Bürger bei der Flucht auf die Oder und die Neiße überschwommen. In einer Grenzgemeinde wurden etwa 40 Autos zurückgelassen. Über Ungarn sind seit gestern wieder mehr als 400 DDR-Flüchtlinge in den Westen gekommen. Der Bundeslandschutz in Bayern teilte mit, für die kommende Nacht seien bereits 4 Busse mit etwa 200 DDR-Flüchtlingen angekündigt. Um eine Lösung des Flüchtlingsproblems ging es auch bei einem Gespräch zwischen den Außenministern Genscher und Fischer am Rande der UNO-Vollversammlung in New York. In der Sache ist man sich offenbar nicht näher gekommen. Möglichkeit für eine Fortsetzung des Dialogs besteht im Oktober. Vom 19. bis 21. kommt der DDR-Außenminister nach Frankfurt, um an einer internationalen Konferenz über Sicherheitspolitik teilzunehmen. Keine Fortschritte in der Flüchtlingsfrage gab es bei einem Abendessen, das Hans-Dietrich Genscher in der Residenz des deutschen UNO-Botschafters in New York mit seinem DDR-Kollegen Fischer gab. Die beiden deutschen Außenminister, die jedes Jahr zur UNO-Woche hier zusammentreffen, verabschiedeten sich diesmal in nüchterner Stimmung. Sehr herzlich verlief das Gespräch, das Genscher mit dem ungarischen Außenminister Julia Horn hatte. Horn lud Genscher zu einem Besuch nach Ungarn ein und übergab ein Geschenk, das Genscher, wie er sagte, mit großer Rührung entgegennahm. Es ist ein Stück Stacheldraht. Wir waren drei Groschen. Können Sie das nochmal formulieren, die Frage? Ja, eigentlich, es war über diese, das Brecht oder was ich gelesen habe, ist, dass es gab schon eine Reflexion in der Gesellschaft und in der Stadt Berlin überhaupt, dass Berlin als Stadt hatte diese Notwendigkeit, um eine Musikal zu haben. Das war vom Kritiker gesagt, 2, 3, 4 Jahre bevor dieses Stück entstanden war. Und wahrscheinlich Brecht hat darüber reflektiert und wirklich ein Stück für die Stadt gemacht und nicht nur für die Stadt, weil wahrscheinlich es war so weit wie ein Weimarer Stück. Die Erfolg war, wie ich gelesen habe, es war 1000 Repräsentationen von dem Stück, nur in demselben Jahr, als die Uraufführung geführt hat. Ja. So, dieser Erfolg, es ist schon so groß, dass ich habe daran mich gefragt. Ja. Und die Frage war auch in Bezug zu heutzutage, ob es gibt auch diese Notwendigkeit und aber nicht, und auch natürlich die Frage, es geht ein bisschen in die Ebene von der Wie, ja, so das Form der Kunst. Weil es gab schon diese Rede über Musikal und so weiter. Und er hat genommen verschiedene Kabarett-Traditionen und nicht genommen, er war daran auch. Oder ich weiß nicht. Oder so. Das hat sehr viele Seiten. Also einmal, der Brecht war ein berühmter und erfolgloser Dramatiker. War sehr berühmt und war sicher der Beste, aber er war erfolglos. finanziell, mit seinen Stücken. Und er hatte irgendwann das Gefühl, er braucht Geld, was ganz verständlich ist. Und die Drei-Groschen-Oper zum Beispiel hat ihm ermöglicht, ein Haus zu kaufen. Er hat ein Haus gekauft. Und das hat er selbst kennen lassen, formuliert, dass er das wirklich sehr lange dem Hitler übel genommen hat, dass er dieses Haus verloren hat, was er durch die Tantiemen der Drei-Groschen-Oper kommen konnte. Die andere Seite ist, dass er einen Fehler gemacht hat, zum letzten Mal in seinem Leben bei der Drei-Groschen-Oper. Die Tantiemenaufteilung geht, soviel ich weiß, zugunsten von Weil. Und daraus haben die, er hat Brecht gelernt und hat die Weigel gelernt, auch viel mehr als er. Und die Erben haben auch daraus gelernt. Also so eine Aufteilung wird es nie mehr geben. Die Musiker kriegen jetzt ganz wenig, die anderen. Weil hat sehr viel gekriegt. Ich glaube, es war mehr als die Hälfte. Und Brecht hatte also ein Drittel, glaube ich, und Weil hatte zwei. Das ist doch ohnehin eine Musik. Trotzdem, es reichte für ein Haus am See in Berlin. Oper war ja die Bettler-Oper von John Gaines. Und ich weiß jetzt nicht genau, vielleicht weißt du das auch aus deiner Ausbildung und so. Ja, auf jeden Fall, die Drei-Groschen-Oper ist eine Bearbeitung dieser Bettler-Oper. Und das Geniale daran ist sicher das Gespür für den Moment, für den Zeitpunkt. Das war eine Situation, wo alle eigentlich auf Hitler warteten schon. Alles wartete auf den Faschismus oder auf den Kommunismus. Also eine Gesellschaft im Taumel der Korruption, des Kommerzes, was immer. Und mit unauflösbaren Widersprüchen. Also zwischen Wohlstand und Armut und es ist dieselbe Situation wie für den Film M von Lanz. Fritz Lang, ja. Ja. Also eigentlich das Warten auf Hitler. Das war die Stimme. Weil Hitler war die einzige Erlösung, die einzige Alternative zum Kommunismus. Und Kommunismus hieß Enteignung. Also man verliert, was man hat. Und in der Situation dieses Stück, das war ja die Genialität und das Gespür für den Zeitpunkt. Und das andere war wahrscheinlich einfach der Zynismus. Die Erwartung eines Untergangs kulinarisch zu machen. Also es ist eine kulinarische Oper. Es ist eine Oper, die man genießt. Und man genießt den Schauer, den man hat, davor, dass jetzt gleich die Kommunisten kommen und einem die Hose ausziehen. Und umso schlimmer ist das, wenn es jetzt gespielt wird, wo man genau weiß, die Kommunisten können einem keine Hose mehr ausziehen. Jetzt wird es eine Bordwege. Er hat das in West-Berlin gesehen, gerade die Inszenierung. Ja, was natürlich auch wirklich toll war, dass sie als so ein Genre, also es war auch eine Zeit nach der Weltwirtschaftskrise, wo eigentlich das dem Großteil der Leute, denen es einigermaßen ging, die hatten natürlich eine Feierlust, also eigentlich so eine Weltuntergangsstimmung, wo also auch so ein Genre benutzt worden ist, also ein Musical. Wie bis vor kurzem in West-Berlin. Das ist jetzt, glaube ich, vorbei. Dadurch, dass man jetzt fasziniert und glücklich auf die DDR blicken kann, die untergeht. Dadurch ist das vorbei. Aber noch vor einem Jahr in der Paris-Bar in West-Berlin gab es diese Drei-Groschen-Oper-Stimmen. Also feiern, trinken und alles und warten auf den Untergang. Das gibt es jetzt nicht. Jetzt sind sie erlöst, jetzt geht der Sozialismus. Jetzt funktionieren Feindbilder wieder. Das ist eigentlich, also das, was die momentane Situation also für bestimmte Leute unheimlich einfach macht. Also zwischen den Leuten, die in der Vergangenheit leben, dass eigentlich die Feindbilder wieder funktionieren. Also die Feindbilder des Kalten Krieges funktionieren wieder. Wir sind die Bösen, oder hier im Osten sind die bösen Kommunisten, die keine Freiheit zulassen, und im Westen sind diejenigen, die das Rad der Geschichte zurückdrehen wollen. Das ist also auch so ein Verhältnis von Vergangenheit und Gegenwart. Oder so. Das eigentlich die Leute, die im Moment die Politik machen, hier, also die Partei, und dort im Westen die CDU eigentlich natürlich, also in der Politik des Kalten Krieges, denkmäßig wirklich noch leben. Und das die arbeiten zusammen. Ja, also arbeiten füreinander eigentlich. Füreinander, ja. Und, ja. Andererseits ist für mich so erstaunlich, dass damals wie heute die Kommunisten, wenn man jetzt mal so bei dem Staat bleibt, die einzigen waren, die diesen Zug der Zeit eigentlich nicht begriffen haben. Mhm. Also die, wenn man sich die Kunst der späten 20er Jahre von Asso und von diesen ganzen Linken anguckt, also von den kommunistischen Künstlern, dann geht es immer auf die Arbeitslosigkeit, um das Elend und immer noch und noch und noch. Und sie haben nicht begriffen, dass die Menschen satt waren von diesem Elend und davon so viel genug hatten, dass sie das in der Kunst und in der Widerspiegelung überhaupt nicht mehr brauchten. Und dazu, kommt jetzt diese merkwürdige Gefühllosigkeit dafür, dass es sich bei dem, was jetzt läuft, sozusagen um die Endphase des Kalten Krieges handelt und dass der Westen, das Großkapital gerade dabei ist, diesen Kalten Krieg zu gewinnen. Und die sitzen hier und zeigen immer noch auf die Wunden des Großkapitals und melden immer noch die Obdachlosenzahlen von irgendwelchen Städten, wo unsere ganze Bevölkerung schon auf dem Wege ist, dahin. Also sie haben in beiden Situationen begreifen sie nicht, was im Moment wirklich los ist. Also was das wirkliche Situation der Zeit ist. Es gibt einen schönen von Brecht. Der Brecht sagte irgendwann mal hier in Berliner Ensemble zu seinem Assistenten, in der Roten Fahne, das war diese Zeitung der Kommunistischen Partei, in der Roten Fahne stand noch: Wir werden siegen, da hatte ich mein Geld schon in der Schweiz. Das ist wirklich hervorragend. Und es stand komischerweise über viele dieser Künstler, die heute als die Traditionsträger der linken Kunst in Deutschland, stand selten oder nie ein gutes Wort in der Roten Fahne. Über Kollwitz, Brecht war immer der Feind. Kollwitz, Käthe Kollwitz zum Beispiel, oder Gross, oder so. Die sind hart und scharf kritisiert worden als kleinbürgerlich, klerikal, religiös, sonst was. Das ist ja aber ganz viel. Da hat sich also im Laufe der Mitte der 20er Jahre hat sich es gibt eine traditionelle intellektuelle Feindschaft, Feindlichkeit in der deutschen kommunistischen Partei. Die Intellektuellen waren immer fertig. Suspekt. Und das ist ein Verhängnis dieser Partei, auch der SED. Intellektuelle sind suspekt. Und heute besonders gefährlich ist, weil heute eigentlich der sogenannte Systemkampf auf dem Feld der Kultur aussieht. Es geht nicht mehr um Handarbeiter, sondern um Kopf. Also Geist der Arbeit entscheidet oder Produkte Geist der Arbeit entscheiden heute. Sowohl ökonomisch als auch es sind nicht mehr die Ideologien, es ist nicht mehr die... Und dadurch ist so eine paradoxe Situation entstanden in der DDR. Ich glaube, der Hauptfeind ist die Arbeiterklasse. Und die Intellektuellen stehen immer da mit ausgestreckter Hand und wollen Verbündete sein, aber sie werden nicht genommen. Weil man will immer die Arbeiter haben, aber die wollen sowieso nicht mehr. Das ist die Situation.